Hätte gefügt, hätte die letzte Bahn kommt, ich bin ohne Pause, auch küss mich, bitte, bitte küss mich, wenn die Dame, Dame kommt, muss ich ja nach Hause. Sie hat mich geläut, sie hält nicht so streng. Ich warte auf die nächste, dann muss ich weg. Küss mich, bitte, bitte küss mich, er die letzte Band kommt, denn ich muss nach Hause. Is it me?